SWR 2 Hörspiel. Er gilt als der Kinomythos schlechthin. Der Film Casablanca von Michael Curtis nach dem Bühnenstück Everybody Comes to Rix. Casablanca gewann im Jahr 1943 je einen Oscar für das beste Drehbuch, die beste Regie und für den besten Film. Ein sensationeller Erfolg. Als Auftakt unseres Schwerpunkts Kinoklassiker hören Sie gleich hier in SWR 2 den Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Und zwar anhand der deutschen Synchronisation aus dem Jahr 1975. Nachdem der deutsche Verleih 1951 alle Nazi-Szenen entfernt hatte, strahlte die ARD erst in den 70er Jahren eine neue, ungekürzte Synchronfassung aus. Eben die Version, in der Casablanca dann auch in Deutschland zum Kultfilm wurde. Von den üblichen Verdächtigen bis zum Beginn einer wunderbaren Freundschaft sind alle Zitate auch bei uns längst geflügelte Worte. Und ist nicht, ich sehe dir in die Augen, Kleines, eigentlich viel schöner als der Trinkspruch des Originals, he's looking at you, Kid. Sie hören nun die deutsche Synchronfassung mit Joachim Kemmer, Rosemarie Kirstein und Christian Rode in den Hauptrollen. Bei Ausbruch des Zweiten Weltkrieges wandten sich viele Augen im eingeschlossenen Europa hoffnungsvoll oder verzweifelt der Freiheit Amerikas zu. Lissabon wurde der große Auswanderungshafen, aber nicht jeder konnte direkt nach Lissabon gelangen. Und so entstand plötzlich eine Route, auf der die Flüchtlinge mühsam und auf Umwegen ihr Ziel zu erreichen versuchten. Von Paris nach Marseille. Über das Mittelmeer nach Oran. Dann mit dem Zug, dem Auto oder zu Fuß durch das nördliche Randgebiet Afrikas nach Casablanca in französisch-Marokko. Hier konnten die vom Glück Begünstigten vielleicht durch Geld oder Einfluss oder reinen Zufall Ausreisevisa bekommen und nach Lissabon gelangen und von Lissabon in die neue Welt. Aber die anderen warten in Casablanca und warten und warten und warten. An alle Offiziere. Zwei deutsche Kuriere mit wichtigen amtlichen Dokumenten im Zug von Oran ermordet. Mörder und seine möglichen Komplizen auf dem Weg nach Casablanca. Alle Verdächtigen sind sofort zu verhaften und nach den gestohlenen Dokumenten zu durchsuchen. Wichtig. En avant, les gars! Was ist denn los? Jalla rein! Jalla! Allez au wagon, allez! Allez tout de suite, monte après! Dürfen wir Ihre Papiere sehen? Ich glaube, ich habe sie nicht bei mir. Dann muss ich Sie bitten, mitzukommen, Monsieur. Wissen Sie, vielleicht habe ich sie doch dabei. Ja, hier sind sie. Der Pass ist vor 3 Wochen abgelaufen. Sie müssen mitkommen. Halt! Halt! Thank you. was ist denn da los? Ich habe keine Ahnung, meine Liebe. Pardon, Monsieur, pardon, Madame. Haben Sie es noch nicht gehört? Wir hören sehr wenig und verstehen können wir noch weniger. Zwei deutsche Kuriere wurden ermordet in der Wüste aufgefunden, im unbesetzten Teil der Wüste. Jetzt erfolgt die übliche Festnahme von Flüchtlingen, Liberalen und natürlich auch eines hübschen Mädchens. Für Monsieur Renaud, den Polizeipräfekten. Leider hat Casablanca zusammen mit den Flüchtlingen auch den Abschaum Europas angelockt. Einige Flüchtlinge warten schon jahrelang auf ein Visum. Ich bitte Sie, Monsieur, passen Sie auf sich auf. Seien Sie vorsichtig. Diese Stadt ist voller Aasgeier, voller dunkler Elemente. Überall, an allen Ecken lauern sie einem auf. Oh, vielen Dank, vielen Dank. Bitte gern geschehen. Au revoir, Monsieur. Au revoir, Madame. Ah, komischer kleiner Kerl, nicht? Ober? Oh, wie dumm von mir. Was ist denn? Ich habe meine Brieftasche im Hotel gelassen. Oh. Oh, mon Dieu, arrive. Qu'est-ce que c'est que ça? Vielleicht sitzen wir morgen auch schon im Flugzeug. Attention! Herr Hitler! Herr Hitler! Sehr erfreut, Sie wiederzusehen, Herr Major. Danke sehr, danke. Darf ich Ihnen Kapitän Redon vorstellen? Polizeipräfekt von Casablanca, Major Strasser. Das unbesetzte Frankreich heißt Sie willkommen in Casablanca. Danke, Kapitän. Es ist schön, hier zu sein. Major Strasser, mein Adjutant, Lieutenant Cassel. Capitano Tonelli, die italienische Militärmission steht zur sehr Verfügung. Sehr freundlich von Ihnen. Abbiamo gran piacere della sua conoscenza, Maggiore. Il t'écoute même pas. Mi lasci, ma che? Perché ti mischi? Lasci parlare. Das Klima in Casablanca wird Ihnen vielleicht etwas heiß sein, Herr Major. Wir Deutschen müssen uns an jedes Klima gewöhnen, von Russland bis zur Sahara. Aber vielleicht meinen Sie gar nicht das Wetter. Was wohl sonst, verehrter Herr Major? Übrigens, was ist wegen der Ermordung der Kuriere unternommen worden? Da wir wissen, wie wichtig der Fall ist, verhaften meine Männer doppelt so viele Verdächtige wie üblich. Wir wissen bereits, wer der Mörder ist. Gut, ist er verhaftet? Och, das eilt nicht. Heute Abend wird er bei Rick sein. Im Café Amerikan trifft sich alles. Ich habe von diesem Café schon gehört. Und auch von Mr. Rick selbst. It had to be you. It had to be you. I've wandered around and finally found somebody who could make me be true, could make me be me, and even be glad just to be sad, thinking of some others I've seen. Might never be me, might never be cross, I'll try to be boss, but they wouldn't do. For nobody else, give me a thrill, honey, with all your faults. I love you still, have to be you, wonderful you, had to be you. Cause my hair is curly. Warten, warten, warten. Ich komme hier nie raus. Ich sterbe noch in Casablanca. Könnten Sie mir nicht ein bisschen mehr dafür geben? Bitte. Bedauere, Madame, der Markt ist überschwemmt mit Diamanten. Alle Welt verkauft Brillanten, wo man hinblickt, nichts als Brillanten. 2400. Na gut. Die Lastwagen warten, die Männer warten. Wir müssen endlich. Ich verstehe die ganze Sache nicht. Wir sollten hier in Casablanca eine viel stärkere Hand. Es ist das Fischerboot Santiago. Es läuft morgen Nacht um 1 Uhr aus. Hier am Ende des Fischereihafens, das dritte Boot. Danke. Vielen Dank. Und bringen Sie 15.000 Frauen in Bar mit. Nicht vergessen, in Bar. Moment bitte. Tut mir leid, das ist ein Privatsalon. Was? Das ist ja wohl ein tolles Stück. Glauben Sie, ich weiß nicht, was da drin gespielt wird? Das ist doch kein Geheimnis. Lassen Sie mich sofort hinein. Wo brennt's denn, Abdul? Der Herr hier... Ich kenne jeden Spielsalon zwischen Honolulu und Berlin. Und falls Sie glauben, ich ließe mir den Zutritt zu diesem hier verweigern, sind Sie gewaltig im Irrtum. Entschuldigen Sie bitte. Guten Abend, Rick. Sie können Ihr Geld an der Bar ausgeben. Was? Wissen Sie eigentlich, wer ich bin? Weiß ich. Seien Sie froh, dass Sie überhaupt an die Bar dürfen. Das ist ja wohl unerhört. Das melde ich dem Angriff. Rick, wenn man Sie so beobachtet, wie Sie mit der Deutschen Bank umspringen, könnte man meinen, Sie hätten Ihr ganzes Leben lang nichts anderes getan. Wie kommen Sie darauf, dass es nicht so ach, ist? Ach, unwichtig. Aber als Sie damals nach Casablanca kamen, da dachte ich... Was dachten Sie? Welches Recht habe ich schon zu denken? Darf ich? Zu schade um die beiden deutschen Kuriere. Wir hatten doch ein Mordsglück. Gestern waren Sie noch zwei unbekannte deutsche Beamte. Heute sind Sie tote Helden. Sie sind ein ziemlich zynischer Mensch, Rick, wenn Sie mir gestatten, das zu sagen. Ich gestatte es Ihnen. Danke. Trinken Sie einen mit mir? Nein. Ach, das habe ich ja ganz vergessen. Sie trinken ja nie, aber mir bringen Sie bitte noch einen. Ja, Monsieur. Sie verachten mich, nicht wahr? Wenn ich einen Gedanken an Sie verschwenden würde, wahrscheinlich. Aber warum? Ich weiß schon, Sie haben was gegen die Geschäfte, die ich betreibe. Aber denken Sie doch mal an die vielen armen Flüchtlinge, die hier elend verkommen müssten, wenn ich Ihnen nicht helfen würde. Das ist gar nicht so schlimm. Auf meine Weise verschaffe ich Ihnen Ausreisevisa. Zu einem Preis, Ugarte, zu einem Preis. Aber denken Sie mal an all die armen Teufel, die Renaults Preis nicht bezahlen können. Ich besorge es Ihnen für die Hälfte. Bin ich deswegen ein Parasit? Ich habe nichts gegen Parasiten, sondern gegen die, die die Preise verderben. Nun, Rick, morgen habe ich die ganze Geschichte hinter mir. Dann werde ich aus Casablanca verschwinden. Für immer und ewig. Wen haben Sie denn geschmiert für Ihr Visum, Renault oder sich selbst? Mich selbst? Ich fand mich viel preiswerter. Sehen Sie sich das an. Wissen Sie, was das ist? Sowas haben selbst Sie noch nie gesehen. Transitvisa, unterzeichnet von General Vigan. Sie können nicht widerrufen, ja, nicht einmal in Frage gestellt werden. Moment mal, Rick. Heute Nacht verkaufe ich Sie für eine Summe, von der ich nicht einmal zu träumen wagte. Und dann, adio Casablanca. Wissen Sie, Rick, ich habe viele Freunde in Casablanca, aber weil Sie mich verachten, sind Sie der einzige Mensch, dem ich traue. Würden Sie sie bitte für mich aufbewahren? Wie lange? Vielleicht eine Stunde, vielleicht auch ein bisschen länger. Über Nacht will ich Sie nicht hier haben. Sie brauchen keine Angst zu haben. Bitte bewahren Sie sie für mich auf. Danke, ich wusste, dass ich Ihnen trauen kann. Ober, ich erwarte einige Leute, falls jemand nach mir fragen sollte. Ich bin hier. Ja, Monsieur. Rick, ich hoffe, Sie sind nun wenigstens ein bisschen von mir beeindruckt. Wenn Sie erlauben, werde ich jetzt feststellen, ob meine Glückssträhne auch noch an Ihrem Roulette-Tisch anhält. Moment. Ich habe Leuten gehört, dass die beiden deutschen Kuriere Transitvisa bei sich hatten. Oh, ja, das habe ich auch schon gehört. Die armen Teufel. Sie hatten recht, Ugarte. Ich bin tatsächlich ein bisschen von Ihnen beeindruckt. Say, you've got trouble. How much trouble? Too much trouble. Well, now, don't you bow. Just knuckle down and knock on wood. Who's unhappy? We're unhappy. How unhappy? Too unhappy. Uh-oh, that won't do. When you are blue, just knock on wood. Who's unlucky? We're unlucky. How unlucky? Too unlucky. But your luck will change if you'll arrange to knock on wood. Who's got nothing? We got nothing. How much nothing? Too much nothing. Say nothing's not an awful lot, but knock on wood. Now who's happy? We're happy. Just how happy? Very happy. That's the way we're gonna stay, so knock on wood. Now who's lucky? We're all lucky. Just how lucky? Very lucky. Well, smile up then, and once again, let's knock on wood. Es wird heute Abend allerhand Aufregung geben, Rick. Wir werden hier eine Verhaftung vornehmen. Schon wieder? Keine der üblichen Verhaftungen. Kein geringerer als ein Mörder. Falls Sie mit dem Gedanken spielen, ihn zu warnen, rate ich Ihnen ab. Er hat nicht die geringste Chance zu entkommen. Ich halte für niemanden den Kopf hin. Eine weise Diplomatie, das lobe ich. Bitte, la Corse, la Tunisie, Nice. Qu'est-ce que vous avez fait pour les avoir? Wir hätten die Verhaftung auch am frühen Abend dem blauen Papagei vornehmen können, aber aus Hochachtung Ihnen gegenüber inszenieren wir die Sache hier. Es wird Ihre Gäste amüsieren. Mein Unterhaltungsprogramm genügt. Rick, wir werden heute Abend einen wichtigen Gast hier haben. Keinen geringeren als Major Strasser vom Dritten Reich. Wir wollten, dass er hier ist, wenn wir die Verhaftung vornehmen. Eine kleine Demonstration, die die Tüchtigkeit meiner Behörde zeigen soll. Verstehe. Und was macht Strasser hier? Er ist doch bestimmt nicht nach Casablanca gekommen, um Zeuge einer Demonstration ihrer Tüchtigkeit zu sein. Wahrscheinlich nicht. Hier, bitte sehr. Es kommt nicht wieder vor, Monsieur. Schon gut. Sie haben noch irgendwas auf dem Herzen, Louis. Kommen Sie, spucken Sie schon aus. Was für ein guter Beobachter Sie sind. Um es genau zu sagen, ich wollte Ihnen einen Rat geben. So? Ein Brandy? Danke. Rick, in diesem Café werden viele Ausreisevisa verkauft, aber wir wissen, dass Sie nie eins verkauft haben. Deshalb haben wir Ihnen noch erlaubt, Ihr Lokal weiterzuführen. Ich dachte, es sei, weil ich Sie beim Roulette gewinnen lasse. Naja, das ist auch ein Grund. Es ist ein Mann in Casablanca eingetroffen, der auf dem Weg nach Amerika ist. Er wird jedem ein Vermögen bieten, der ihm ein Ausreisevisum verschafft. Und wie heißt der Mann? Victor Laszlo. Victor Laszlo? Rick, ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich Sie so beeindruckt sehe. Er hat es fertiggebracht, die halbe Welt zu beeindrucken. Und ich habe dafür zu sorgen, dass er nicht die andere Hälfte beeindruckt. Rick? Laszlo darf nie nach Amerika. Er bleibt hier in Casablanca. Wird interessant sein, wie er es fertigbringt. Fertigbringt? Seine Flucht. Ich habe ihn doch eben gesagt. Hören Sie auf. Er entkam aus seinem Konzentrationslager und die Nazis haben ihn durch ganz Europa gehetzt. Hier ist die Hetzjagd zu Ende. 20.000 Francs. Wette ich dagegen. Ist das ernst gemeint? Ich habe ihm 20.000 ausgezahlt. Die möchte ich wiederhaben. Sagen wir 10. Ich bin nur ein armer, korrupter Beamter. Okay. Abgemacht. Ganz gleich, wie geschickt er ist, er braucht ein Ausreisevisum. Oder besser gesagt 2. Warum 2? Er reist mit einer Dame. Er wird auch 1 nehmen. Das glaube ich nicht. Ich habe die Dame gesehen. Und wenn er sie schon nicht in Marseille oder in Oran verlassen hat, wird er sie bestimmt nicht in Casablanca verlassen. Nun, vielleicht ist er nicht ganz so romantisch wie Sie. Das spielt auch keine Rolle. Er kriegt kein Ausreisevisum. Louis, wieso sind Sie der Meinung, dass ich interessiert sein könnte, Laszlo zur Flucht zu verhelfen? Weil ich, mein lieber Rick, den Verdacht hege, dass unter dieser zynischen Schale ein recht sentimentales Herz schlägt. So? Sie können ruhig darüber lachen, aber ich bin nun mal über Ihre Vergangenheit orientiert. Lassen Sie mich nur 2 Punkte herausgreifen. 1935 haben Sie Waffen nach Äthiopien geschmuggelt. 1936 kämpften Sie in Spanien gegen die Faschisten. Und wurde beide Male gut dafür bezahlt. Die Sieger hätten Sie viel besser bezahlt. Vielleicht. Tja, offenbar sind Sie fest entschlossen, Laszlo hier zu behalten. Ich habe meine Anweisungen. Besser gesagt, die Gestapo-Peitsche. Mein lieber Rex, Sie überschätzen den Einfluss der Gestapo. Ich mische mich bei denen nicht ein und die mischen sich bei mir nicht ein. In Casablanca bin ich Herr über mein Schicksal. Ich bin Major Kapitän. Strasso, mon Kapitän. Ja, wie Sie gerade sagten. Entschuldigen Sie bitte. Karl, sorgt dafür, dass Meier Strasser einen guten Tisch bekommt in der Nähe der Damen. Ich habe ihm bereits den besten gegeben. Da ich weiß, dass er Deutscher ist und sich ihn sowieso genommen hätte. Ohne Aufsehen verhaften 2 Wachen an jede Tür. Oui, mon Kapitän. Hallo. Guten Abend, meine Herren. Guten Abend, Kapitän. Wollen Sie sich nicht zu uns setzen? Aber gern, danke. Ich freue mich, Sie hier zu sehen, Herr Major. Champagner und eine Portion Kaviar. Darf ich Ihnen ein Veuve Clicquot 26 empfehlen? Ein guter Champagner. Danke. Sehr gut, Monsieur. Ein sehr interessanter Club. Besonders heute Abend, Herr Major. In wenigen Minuten erleben Sie die Verhaftung des Mannes, der Ihre Kuriere ermordet hat. Ich habe nichts Geringeres erwartet, Kapitän. Monsieur Ugarte? Oh. La partie continue. Ja? Kommen Sie bitte mit uns. Ja, selbstverständlich. Merci de réclos, madame. Bitte darf ich erst noch meine Chips einwechseln? Merci de réclos, madame. Le jeu continue, mesdames et messieurs. Marquons les jeux. Le jeu continue, mesdames et Glück messieurs. Faites vos jeux. 2000. Bien voilà. 2000. Merci. La partie continue. Danke. Mesdames et messieurs, faites vos jeux. Voilà. Les jeux sont faits. Helfen Sie mir! Sie kommen hier nicht mehr raus. Sie müssen mir helfen. Seien Sie still. Stecken Sie mich irgendwo. Helfen Sie mir! En avant! En avant! Rick! Rick! Ausgezeichnet, Kapitän. Wenn Sie mich mal holen, Rick, erwarte ich mir mehr Hilfe von Ihnen. Ich halte für niemanden den Kopf hin. Bitte entschuldigen Sie die Störung, meine Herrschaften, aber jetzt ist alles vorbei. Alles ist in Ordnung. Nehmen Sie bitte wieder Platz und amüsieren Sie sich. Viel Vergnügen. Spiel weiter, Sam. Ja, Boss. Rick? Rick, das ist Major Strasser vom Dritten Reich. Sehr erfreut, Mr. Rick. Freut mich. Und Herrn Heinze vom Dritten Reich kennen Sie ja bereits. Bitte setzen Sie sich zu uns, Mr. Rick. Es ist für uns heute Abend eine große Ehre, Rick. Major Strasser hat wesentlich dazu beigetragen, dass das Dritte Reich den Ruf genießt, den es heute hat. Sie betonen immer das Dritte Reich, so als ob Sie noch andere erwarten. Ich persönlich, Herr Major, nehme, was kommt. Darf ich Ihnen ein paar Fragen stellen, Mr. Rick? Inoffiziell selbstverständlich. Meinetwegen auch offiziell. Welche Nationalität haben Sie? Ich bin Trinker. Und damit ist Rick Weltbürger. Geboren wurde ich in New York City, wenn Ihnen das irgendwie weiterhilft. Ich höre, dass Sie von Paris hierher gekommen sind, als es besetzt wurde. Na, das scheint ja allgemein bekannt zu sein. Gehören Sie zu den Menschen, die sich nicht vorstellen können, dass die Deutschen in ihrem geliebten Paris sind? Das ist nicht unbedingt mein geliebtes Paris. Können Sie sich uns in London vorstellen? Fragen Sie mich, wenn Sie hinkommen. Oh, sehr diplomatisch. Und wie steht's mit New York? Naja, es gibt gewisse Viertel in New York, Herr Major, da würde ich Ihnen nicht empfehlen, einzumarschieren. Aha. Und wer wird Ihrer Meinung nach den Krieg gewinnen? Ich habe nicht die geringste Ahnung. Rick ist in jeder Beziehung vollkommen neutral. Das schließt auch das Kapitel Frauen ein. Sie waren aber nicht immer so peinlich neutral. Wir besitzen ein komplettes Dossier von Ihnen. Richard Blaine, Amerikaner, Alter 37, kann nicht zurückkehren in sein Land. Der Grund dafür ist nicht klar. Wir wissen auch, was Sie in Paris getan haben, Mr. Blaine, und auch, warum Sie Paris verlassen haben. Keine Sorge, wir verbreiten es nicht über Rundfunk. Sind meine Augen wirklich braun? Sie werden meine Neugier entschuldigen, Mr. Blaine. Die Sache ist die. Es ist ein Feind des Reiches hierher nach Casablanca gekommen und wir überprüfen jeden, der uns vielleicht helfen könnte. Also mein Interesse daran, ob Victor Laszlo bleibt oder geht, ist rein sportlicher Art. Aha, in diesem Fall haben Sie also kein Mitgefühl mit dem Fuchs? Nicht unbedingt. Ich verstehe auch den Standpunkt des Spürhundes. Victor Laszlo hat in den Prager Zeitungen die gemeinsten Lügen verbreitet, bis zu dem Tag, an dem wir einmarschiert sind. Und sogar danach hat er weiterhin Schmähschriften in einem Keller gedruckt. Natürlich muss man zugeben, dass er sehr viel Mut hat. Ich gebe zu, er ist sehr geschickt. Dreimal ist er uns durch die Finger geschlüpft. In Paris hat er seine Tätigkeit fortgesetzt. Wir lassen das auf keinen Fall nochmal zu. Würden Sie mich jetzt entschuldigen, meine Herren. Ihr Geschäft ist die Politik, meins ein Lokal zu führen. Guten Abend, Mr. Blaine. Sie sehen, wegen Rick brauchen Sie sich keine Gedanken zu machen. Vielleicht. Ja, Monsieur. Ich habe einen Tisch bestellt, Victor Laszlo. Ja, Monsieur Laszlo, wenn ich bitten darf. Zwei Cointreau, bitte. Ja, Monsieur. Ich sehe niemanden, auf den Ugartes Beschreibung passt. Victor, ich habe das Gefühl, es ist besser, wir gehen wieder. Wenn wir gleich wieder aufstehen, lenkt das nur die Aufmerksamkeit auf uns. Vielleicht ist Ugarte in einem anderen Teil des Cafés. Verzeihen Sie, aber Sie sehen aus wie ein Paar, das auf dem Weg nach Amerika ist. Und? Sie können dort bestimmt diesen Ring verkaufen. Ich bin gezwungen, mich von diesem sehr wertvollen Andenken zu trennen. Danke, ich habe dafür keine Verwendung. Aber vielleicht ist die Dame interessiert. Der Ring ist wirklich einmalig. Oh ja, doch, ich bin sehr interessiert. Gut. Wie heißen Sie? Berger, Norweger, ich stehe Ihnen zur Verfügung. Victor. Ich komme in ein paar Minuten zu Ihnen rüber an die Bar. Nein, ich glaube nicht, dass wir diesen Ring kaufen wollen. Vielen Dank. Eine einmalige Gelegenheit, aber bitte, wie Sie meinen. Tut mir sehr leid. Monsieur Laszlo, nicht wahr? Ja. Ich bin Kapitän Renault, Polizeipräfekt. Ja, was wünschen Sie? Ich möchte Sie lediglich willkommen heißen und Ihnen einen angenehmen Aufenthalt wünschen. Es kommt nicht oft vor, dass wir einen so berühmten Gast begrüßen dürfen. Danke. Ich hoffe, Sie verzeihen mir, mein Kapitän. Die gegenwärtige französische Regierung war nicht immer so höflich zu ihren Gästen. Darf ich vorstellen, Miss Ilsa Lund. Man hat mir gesagt, Sie seien die schönste Frau, die je Casablanca besucht hat. Das war eine grobe Untertreibung. Sehr freundlich. Wollen Sie sich nicht zu uns setzen? Gern, wenn Sie gestatten. Nein, Emil, bitte eine Flasche vom besten Champagner. Geht auf meine Rechnung. Wie Sie wünschen. Mon Kapitän, bitte. Ach, bitte, Monsieur, wir spielen nur ein kleines Spielchen. Die setzen es auf meine Rechnung, ich zerreiße sie später. Sehr angenehm, nicht? Kapitän, der Mann, der da Klavier spielt, den muss ich schon mal irgendwo gesehen haben. Sam? Ja. Er kam aus Paris mit Rick. Rick? Wer ist Rick? Mademoiselle, Sie sind hier bei Rick und Rick ist... Ist was? Mademoiselle, er ist der Typ Mann, in den, wenn ich eine Frau wäre und es mich nicht gäbe, ich mich verlieben würde. Was bin ich doch für ein Narr, da schwärme ich von einer schönen Frau und von einem anderen Mann. Entschuldigen Sie bitte. Herr Major? Mademoiselle Lund und Monsieur Laszlo darf ich bekannt machen, Major Heinrich Strasser. Guten Abend. Auf dieses Vergnügen habe ich mich schon lange gefreut. Sie werden mir sicher verzeihen, wenn ich nicht höflich bin. Aber wissen Sie, ich bin Tschechoslowake. Sie waren Tschechoslowake. Jetzt gehören Sie zum Großdeutschen Reich. Ich habe dieses Privileg nie akzeptiert. Und hier bin ich auf französischem Boden. Ich würde gern einige Punkte mit Ihnen besprechen, die sich aus dieser Tatsache ergeben. Hier ist wohl kaum der richtige Ort dafür. Dann legen wir eben einen anderen Ort fest. Morgen früh um 10 Uhr im Büro des Präfekten. Mit Mademoiselle. Kapitän Renault, ich unterstehe Ihrer Amtsgewalt. Ist es Ihr Befehl, dass wir morgen um 10 Uhr kommen? Sagen wir mal, es ist mein Wunsch, Monsieur Laszlo. Es ist ein viel freundlicheres Wort, nicht? Na gut. Mademoiselle? Mademoiselle? Ich muss sagen, ein sehr geschickter taktischer Rückzug, Herr Major. Diesmal wollen Sie mich endgültig festhalten. Victor, ich habe Angst um dich. Wir sind doch schon oft in schwierigen Situationen gewesen. Fueron besos, dulce caricia. después locura de la pasión. Amame, besame con amor. Ich muss herausbekommen, was Berger weiß. Sei vorsichtig. Bin ich, keine Angst. Monsieur Berger, darf ich den Ring noch mal sehen? Gern, Monsieur. Champagner-Cocktail, bitte. Nach den Zeitungsfotos habe ich Sie wiedererkannt, Monsieur Laszlo. In einem KZ neigt man dazu, ein paar Pfunde zu verlieren. Wir haben 5-mal gelesen, dass man Sie umgebracht hat, an 5 verschiedenen Orten. Wie Sie sehen können, hat es jedes Mal gestimmt. Ein Glück, dass ich Sie gefunden habe, Berger. Ich suche nämlich einen Mann namens Ugarte. Er soll mir weiterhelfen. Ugarte kann nicht mal sich selber helfen, Monsieur. Er wurde wegen Mordes verhaftet. Heute Abend, hier in Ricks Café. Verstehe. Aber wir, die noch frei sind, tun alles, was wir können. Wir sind organisiert, Monsieur, im Untergrund, wie überall. Morgen Abend findet eine Zusammenkunft statt im, wenn Sie kommen wollen, sage ich. Bitte, Monsieur, hier, bitte. Würden Sie den Klavierspieler bitten, einen Moment zu mir zu kommen? Sofort, Mademoiselle. Na, wie geht das Schmuckgeschäft, Berger? Oh, nicht besonders. Ich möchte bitte zahlen. Schade, dass Sie nicht eher gekommen sind, Monsieur Laszlo. Es gab ja heute Abend ziemliche Aufregung, nicht wahr, Berger? Ja, entschuldigen Sie mich, meine Herren. Meine Rechnung. Nein, 2 Champagner-Cocktail, bitte. Sofort, Monsieur. Hallo, Sam. Hallo, Miss Ilsa. Ich habe nicht damit gerechnet, Sie wiederzusehen. Es ist lange her, Sam. Ja, ma'am. Und es ist viel inzwischen passiert. Spiel ein paar von den alten Liedern, Sam. Ja, ma'am. Wo ist Rick? Ich weiß nicht. Ich habe den ganzen Abend nicht gesehen. Weißt du, wann er zurückkommt? Heute Abend nicht mehr. Bestimmt nicht. Er ist nach Hause gefahren. Geht er immer so früh nach Hause? Nein, nie, ma'am. Er hat ein Mädchen im blauen Papagei. Da geht er immer hin, wissen Sie. Früher hast du viel besser gelogen, Sam. Lassen Sie ihn bitte in Ruhe, Miss Ilsa. Sie bringen ihm Unglück. Spiel es einmal, Sam. Zur Erinnerung an damals. Ich weiß nicht, was Sie meinen, Miss Ilsa. Spiel es, Sam. Spiel As Time Goes By. Das kann ich gar nicht mehr, Miss Ilsa. Schon ein bisschen eingerostet. Ich summe es dir vor. Da da da da da da da di da da da da. Sing es, Sam. You must remember this. A kiss is just a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you. On that you can rely. The future brings as time goes by. Ich hab dir doch gesagt, du sollst das nie wieder spielen. Sie haben nach Rick gefragt und hier ist er. Mademoiselle, darf ich bekannt machen? Das ist... Hallo, Ilse. Hallo, Rick. Oh, Sie kennen Rick schon, Mademoiselle? Und die beiden Herren kennen sich auch? Das ist Mr. Laszlo. Sehr erfreut. Sehr erfreut. Man hört sehr viel über Rick in Casablanca. Und von Victor Laszlo überall. Trinken Sie ein Glas mit uns? Oh nein, Rick rührt nie. Danke, sehr gerne. Was? Ein Prinzip wird hier durchbrochen? Emil! Ein sehr interessantes Lokal. Ich beglückwünsche Sie. Ich beglückwünsche Sie. Wozu? Zu Ihrer Arbeit. Danke, ich bemühe mich. Wir bemühen uns alle. Sie hatten Erfolg. Über Sie beide komme ich einfach nicht hinweg. Sie hat sich vorhin nach Ihnen erkundigt, Rick, in einer Form, die mich richtig eifersüchtig gemacht hat. Ich war nicht sicher, dass du derselbe bist. Ich überlege gerade, das letzte Mal haben wir uns... In La Belle Aurore gesehen. Wie schön, du weißt es noch. Es war der Tag, an dem die Deutschen in Paris einmarschiert sind. Ein Tag, den man nicht so leicht vergisst. Ja. Ich erinnere mich an jede Einzelheit. Die deutschen Truppen trugen grau und du trugst blau. Ja, ich habe das Kleid weggelegt. Wenn die Deutschen mal aus Paris hinausmarschieren, ziehe ich es wieder an. Rick, Sie werden ja direkt menschlich. Ich nehme an, das verdanken wir Ihnen, Mademoiselle. Ilse, ich möchte nicht dringen, aber es ist schon spät. Oh. Ja, richtig. Wir haben hier in Casablanca Sperrstunde. Es würde einen schlechten Eindruck machen, wenn man den Polizeipräfekten noch beim Trinken erwischt und er sich selbst eine Geldstrafe auferlegen muss. Hoffentlich sind wir nicht zu lange geblieben. Die Rechnung, Monsieur. Es sind meine Gäste. Schon wieder ein Grundsatz dahin. Es war ein sehr interessanter Abend. Ich rufe Ihnen ein Taxi. Nicht ganz leicht um diese Zeit. Benzinrationierung. Wir werden wiederkommen. Aber gern. Grüß bitte Sam von mir. Mach ich. Es gibt immer noch keinen auf der Welt, der Is Time Goes By so spielt wie Sam. Er hat das lange nicht mehr gespielt. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Rätselhafter Bursche, dieser Rick. Was ist er für ein Mensch? Das kann ich wirklich nicht sagen, obwohl wir uns in Paris oft gesehen haben. Morgen um 10 im Büro des Präfekten. Wir sind Gute da. Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Boss. Ja? Gehen Sie nicht ins Bett? Nein, noch nicht. Haben Sie vor, in nächster Zeit ins Bett zu gehen? Nein. Gehen Sie überhaupt nicht ins Bett? Nein. Ach, komisch, ich bin auch nicht müde. Gut, dann trink einen mit. Nein, ich mag nicht. Dann trink eben keinen. Boss, verschwinden wir hier. Nein, ich warte auf eine Dame. Bitte, Boss, gehen wir. Hier bekommen Sie nur Ärger. Sie kommt zurück. Ich weiß, dass sie zurückkommt. Wir nehmen den Wagen und fahren die ganze Nacht herum. Wir betrinken uns. Wir gehen angeln, bleiben so lange weg, bis sie abreist. Halt den Mund und geh nach Hause. Nein, Sir, ich bleibe hier bei Ihnen. Nicht zu fassen, von allen Kaschemmen der ganzen Welt kommt sie ausgerechnet in meine. Was spielst du da? Nichts Besonderes, es ist von mir. Lass es, du weißt, was ich hören will. Nein, weiß ich nicht. Du hast es für sie gespielt, dann kannst du es auch für mich spielen. Mir fällt die Melodie nicht mehr ein. Wenn sie es ertragen kann, kann ich es auch. Spiel es. Ja, Boss. Wer bist du wirklich? Und was warst du vorher? Was hast du getan und was hast du gedacht? Hm? Wir haben doch ausgemacht, keine Fragen. Ich sehe dir in die Augen, Kleines. Was war eigentlich los spéciale Paris Soir. Demandez Paris Soir, édition spéciale Paris Soir. Édition spéciale Paris Soir. Demandez Paris Soir, édition spéciale. Voilà, monsieur, ordre d'évacuation. Demandez Paris Soir, édition spéciale. Stuttgart, Allemagne. Français, Parisiens. Les troupes françaises ont abandonné leur position. Les Allemands seront demain dans la capitale. Jetzt hält sie nichts mehr auf. Mittwoch, spätestens Donnerstag sind sie hier in Paris. Richard, sie werden herausbekommen, was du getan hast. Du bist hier nicht mehr sicher. Ich stehe bereits auf ihrer schwarzen Liste. Das ist eine Ehrenliste. Moonlight and love songs, never out of day. Hearts full of passion, jealousy and hate. Woman needs man, and man must have his mate. That no one can deny. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes. Marie meint, wir sollten die Flasche austrinken und möglichst noch drei dazu. Er will lieber seinen Garten mit Champagner begießen, als dass die Deutschen ihn trinken. Ja, das sollte der Tatsache, dass wir besetzt werden, den Stachel nehmen, Mr. Richard. Du sagst es. Ich sehe dir in die Augen, Kleines. Franzosen, Einwohner von Paris. Franzosen, Einwohner von Paris. Die deutschen Truppen stehen vor den Toren von Paris. Ihre Hauptstadt ist ohne jede Verteidigung. Ihr Heer ist in Auflösung begriffen. Wir werden Ruhe und Ordnung wiederherstellen. Verhalten Sie sich ruhig. Was sagt er? Ich habe es nicht recht verstanden. Ansammlungen auf Straßen und Plätzen. Es ist die Gestapo. Franzosen, Einwohner von Paris. Sie sagen, die deutschen Truppen sind morgen in Paris. Einwohner von Paris. Sie geben Anweisungen, wie wir uns zu verhalten haben. Ausgerechnet, wenn die ganze Welt zusammenbricht, müssen wir uns ineinander verlieben. Ja, der Zeitpunkt ist schlecht gewählt. Wo warst du, sagen wir mal, vor 10 Jahren? Vor 10 Jahren? Zu Hause. Da bekam ich eine Spange über meine Zähne. Wo warst du? Auf Arbeitssuche. War das Artilleriefeuer? Oder klopft mein Herz so laut? Das ist die neue deutsche 8,8. Nach der Lautstärke zu urteilen, sind sie nach etwa 35 Meilen entfernt. Sie kommen jede Minute näher. Hier, trink aus. Sonst schaffen wir die anderen 3 Flaschen nie. Beeilen Sie sich, die sind bald in Paris. Und die suchen Sie bestimmt, Mr. Richard. Vergessen Sie nicht, auf Ihren Kopf ist ein Preis ausgesetzt. Sie wissen, wo Sie mich finden. Ich habe in meiner Wohnung einen Zettel hinterlassen. Es ist seltsam. Ich weiß so wenig von dir. Ich weiß auch wenig von dir. Nur, dass deine Zähne mal gerichtet wurden. Bitte sei endlich mal ernst. Du bist in Gefahr. Du musst weg aus Paris. Nein. Wir müssen weg. Ja, natürlich, wir. Pass auf, der Zug nach Marseille geht um 5 Uhr. Ich hole dich um 4:30 im Hotel ab. Nein, nicht in meinem Hotel. Ich muss noch einiges in der Stadt erledigen, bevor ich fahre. Wir treffen uns am Bahnhof, ja? Ist gut. 4:45. Sag mal, warum heiraten wir nicht in Marseille? So weit im Voraus können wir nicht planen. Ja, du hast recht, es ist ein bisschen zu weit. Ich habe eine Idee. Wie wäre es mit dem Lokomotivführer? Der könnte uns doch schon im Zug trauen. Richard. Warum denn nicht? Der Kapitän eines Schiffes kann es doch auch. Warum der nicht? Hey, was hast du denn, Kleines? Ich liebe dich so sehr. Und ich hasse diesen Krieg so sehr. Ach, diese verrückte Welt, was kann noch alles passieren? Wenn du hier nicht wegkommst. Ich meine, wenn wir irgendwie getrennt werden, wohin sie dich auch bringen und ganz gleich, wo ich sein werde, ich möchte, dass du weißt, wie sehr. Du, küss mich. Küss mich, als wär's das letzte Mal. En voiture, messieurs. Wo ist sie? Hast du sie gesehen? Nein, Mr. Richard, ich kann sie nicht finden. Sie wohnt nicht mehr im Hotel. Aber diesen Brief hier hat sie hinterlassen. Richard, ich kann nicht mit dir gehen oder dich jemals wiedersehen. Du darfst nicht fragen, warum. Glaube mir, dass ich dich liebe. Geh, mein Liebling. Gott schütze dich, Ilsa. Der Zug fährt gleich ab, Mr. Richard. Sie hören ja gar nicht zu. Es ist höchste Zeit. Kommen Sie los, schnell. Rick, ich muss mit dir sprechen. Ich habe auf dich gewartet. Das ist mein erstes Glas. Ich wollte es zusammen mit dir trinken. Hier. Nein, Rick, heute nicht. Gerade heute? Bitte nicht. Warum musstest du nach Casablanca kommen? Es gibt andere Städte. Wenn ich gewusst hätte, dass du hier bist, wäre ich nicht gekommen. Glaube mir, Rick, es ist wahr. Ich habe es nicht gewusst. Seltsam, deine Stimme hat sich gar nicht verändert. Ich höre dich noch. Richard, Liebster, ich gehe überall mit dir hin. Bitte, wir werden nein, in einen bitte. Zug steigen und niemals Lass anhalten. Es, Rick. Ich kann verstehen, wie dir zumute ist. Du verstehst, wie mir zumute ist? Wie lange waren wir zusammen, Kleines? Ich habe die Tage nicht gezählt. Aber ich, jeden Einzelnen habe ich gezählt. Und besonders gut erinnere ich mich an den letzten. Ein Mordsschluss. Ein Mann steht im Regen auf dem Bahnsteig mit einem wunderlichen Gesichtsausdruck, weil man ihm die Seele aus dem Leib gerissen hat. Rick, darf ich dir eine Geschichte erzählen? Hat sie auch einen Mordschluss? Ich kenne den Schluss noch nicht. Also gut, fang an. Vielleicht fällt dir beim Erzählen einer ein. Sie handelt von einem Mädchen, das aus seiner Heimatstadt Oslo gerade nach Paris gekommen war. Im Haus von Freunden lernte es einen Mann kennen, von dem es schon ihr Leben lang gehört hatte. Einen großartigen, mutigen Mann. Er eröffnete dem Mädchen eine neue, schöne Welt voller Wissen und Gedanken und Ideale. Alles, was sie wusste und was je aus ihr wurde, verdankte sie ihm. Sie sah zu ihm auf, verehrte ihn mit einem Gefühl, das sie für Liebe hielt. Klingt wirklich hübsch. Diese Geschichte habe ich schon mal gehört. Ich habe schon alle Handgeschichten in meinem Leben gehört. Immer untermalt von dem leisen Geklimper eines Klaviers im Salon, eine Treppe tiefer. Mister, als ich noch fast ein Kind war, bin ich einem Mann begegnet. So fingen sie immer an. Naja, ich glaube, weder deine noch meine Geschichte war sehr komisch. Sag mir, deswegen hast du mich verlassen. Wegen Laszlo oder gab es noch andere dazwischen? Oder gehörst du nicht zu der Sorte, die darüber spricht? Ich habe den starken Verdacht, dass Ugarte die Transitvisa bei Mr. Blaine gelassen hat. Ich schlage vor, Sie lassen das Café sofort gründlich durchsuchen. Wenn Rick die Papiere hat, werden wir sie nicht bei ihm finden. Dazu ist er viel zu klug. Sie trauen ihm zu viel Klugheit zu. Ich habe den Eindruck, er ist auch nur so ein ungehobelter Amerikaner wie alle anderen. Wir sollten die ungehobelten Amerikaner nicht unterschätzen. Ich habe erlebt, wie bei ihrem Einsatz 1917 ganz schön Späne fielen. Was Laszlo angeht, wir möchten, dass er überwacht wird. Und zwar Tag und Nacht. Vielleicht interessiert es Sie, dass er in diesem Moment auf dem Weg hierher ist. Tut mir leid, da können wir nichts tun. Ich freue mich, Sie beide zu sehen. Hoffentlich haben Sie gut geschlafen. Ich habe sehr gut geschlafen. Eigenartig, in Casablanca rechnet man nicht damit, dass jemand gut schläft. Können wir zur Sache kommen? Mit Vergnügen. Bitte setzen Sie sich. Danke. Herr Laszlo, wir wollen nichts beschönigen. Sie sind ein entflohener Häftling des Reiches. Bis jetzt hatten Sie das Glück, sich unserer Fahndung entziehen zu können. Sie sind nach Casablanca gekommen. Es ist meine Pflicht, dafür zu sorgen, dass Sie in Casablanca bleiben. Ob Ihnen das gelingt oder nicht, ist natürlich problematisch. Na, keineswegs. Kapitän Renauds Unterschrift ist für jedes Ausreisevisum erforderlich. Kapitän, halten Sie es für möglich, dass er ein Visum bekommt? Ich fürchte, nein. Bedauere, Monsieur. Naja, vielleicht gefällt es mir in Casablanca. Und Mademoiselle? Zerbrechen Sie sich meinetwegen nicht den Kopf. Ist das alles, was Sie uns zu sagen haben? Warum denn so eilig? Die Zeit läuft Ihnen doch nicht davon. Sie sind vielleicht auf unbestimmte Zeit in Casablanca. Oder möchten Sie morgen nach Lissabon abreisen? Unter einer Bedingung? Und die wäre? Sie kennen die Führer der Untergrundbewegungen in Paris, in Prag, in Brüssel, in Amsterdam, in Oslo, in Belgrad, in Athen. Sogar in Berlin? Ja, sogar in Berlin. Wenn Sie mir deren Namen und Ihren genauen Aufenthaltsort mitteilen, bekommen Sie morgen früh Ihr Visum. Und damit die Ehre, dem Dritten Reich gedient zu haben. Ich war ein Jahr in einem deutschen Konzentrationslager. Das ist Ehre genug für ein ganzes Leben. Sie geben uns den Namen? Wenn ich sie Ihnen im Konzentrationslager nicht gegeben habe, wo Ihnen ganz andere Methoden zur Verfügung standen, werde ich sie Ihnen jetzt bestimmt nicht verraten. Und wenn Sie diese Männer aufspüren und umbringen würden, wenn Sie uns alle umbringen würden, an jeder Ecke Europas würden Hunderte, Tausende aufstehen und unseren Platz einnehmen. Selbst Nazis können so schnell nicht töten. Herr Laszlo, Sie sind als besonders eloquent berühmt, was ich jetzt verstehe. Aber in einer Hinsicht irren Sie sich gewaltig. Sie behaupten, die Feinde des Reiches könnten alle ersetzt werden. Aber es gibt eine Ausnahme. Niemand könnte Ihren Platz einnehmen, falls Ihnen etwas zustoßen sollte. Zum Beispiel, wenn Sie versuchen würden zu fliehen. Sie werden es nicht wagen, mir Schwierigkeiten zu bereiten. Das hier ist immer noch unbesetztes Frankreich. Jede Verletzung der Neutralität würde zurückfallen auf Kapitän Renault. Monsieur, soweit es in meiner Macht steht. Danke. Ach, übrigens, gestern Abend bekundeten Sie doch ein Interesse an Senior Ugarte. Ja? Ich nehme an, Sie haben eine Nachricht für ihn. Nichts von Bedeutung, aber kann ich jetzt mit ihm sprechen? Ich fürchte, Sie würden die Unterhaltung etwas einseitig finden. Senior Ugarte ist tot. Oh. Ich schreibe eben den Bericht. Wir haben noch nicht entschieden, ob er Selbstmord verübt hat oder ob er beim Fluchtversuch ums Leben kam. Sie sind jetzt wohl fertig mit uns? Im Augenblick ja. Guten Tag. Ihr nächster Schritt wird zweifellos der schwarze Markt sein. Entschuldigen Sie, Mon Kapitän, ein neues Visumproblem ist aufgetaucht. Führen Sie die Dame herein. Ja, Mon Kapitän. Tut mir leid, Monsieur. Das gäbe Schwierigkeiten mit der Polizei. Besser ist es, wenn Sie den Signor Ferrari. Ferrari? Es kann von großem Nutzen sein, Signor Ferrari zu kennen. Der Mann hat fast ein Monopol auf dem schwarzen Markt hier. Sie finden ihn dort drüben, im blauen Papagei. Danke. Seien Sie nicht gleich so niedergeschlagen. Vielleicht kann Ihnen Kapitän Renault doch irgendwie behilflich sein. Haben Sie vielen Dank. Morgen, Ferrari. Guten Morgen, Rick. Ich sehe, dass der Bus gekommen ist. Ich nehme meine Lieferung gleich mit. Das eilt doch nicht. Ich schicke sie ihn rüber. Trinken wir ein? Ich trinke vormittags nie. Jedes Mal, wenn Sie meine Lieferung rüberschicken, fehlt ein bisschen was. Frachtspesen, mein Lieber, Frachtspesen. Hier, setzen Sie sich. Ich wollte sowieso was mit Ihnen besprechen, Rick. Ja. Die Sache mit Ugarte regt mich sehr auf. Ach, kommen Sie, Sie fetter Heuchler. Ihnen geht der Tod Ugartes nicht näher als mir. Natürlich nicht. Was mich so aufregt, ist, dass Ugarte tot ist und niemand weiß, wo die Transitvisa sind. Praktisch niemand. Ich könnte ein Vermögen machen, wenn ich die Papiere in die Hände bekäme. Das könnte ich auch und ich bin ein armer Geschäftsmann. Ich mache dem Betreffenden, der sie besitzt, einen Vorschlag. Ich übernehme die ganze Transaktion, verkaufe die Visa, übernehme das ganze Risiko gegen eine kleine Beteiligung. Und die Frachtspesen? Natürlich kommen noch ein paar Nebenkosten dazu. Das ist mein Vorschlag für den, der die Visa hat. Ich werde es ihm sagen, wenn er vorbeikommt. Ich lege meine Karten auf den Tisch. Ich glaube, Sie wissen, wo Sie sind. So, da befinden Sie sich aber in guter Gesellschaft. Renault und Strasser glauben das wahrscheinlich auch. Ich bin nur hergekommen, um denen Gelegenheit zu geben, mein Lokal zu durchsuchen. Rick, seien Sie kein Narr, ziehen Sie mich ins Vertrauen. Sie brauchen einen Partner. Entschuldigen Sie mich, ich muss wieder zurück. Guten Morgen. Signor Ferrari ist der dicke Herr an dem Tisch da drüben. So eine Kostbarkeit finden Sie in ganz Marokko nicht, Mademoiselle. Nur 700 Francs. Der haut dich übers Ohr. Wenn schon, das macht nichts. Ach, Sie sind eine Bekannte von Rick. Für die Freunde von Rick haben wir einen Sonderrabatt. Habe ich 700 gesagt, Sie bekommen es für 200. Es tut mir leid, dass ich gestern nicht in der richtigen Verfassung war, als du mich besucht hast. Spielt keine Rolle. Für besonders gute Freunde von Rick haben wir einen besonderen Rabatt. 100 Franc. Deine Geschichte hatte mich etwas verwirrt. Vielleicht war es auch der Bourbon. Ich habe auch schöne Tischdecken und Servietten. Danke, aber ich habe keine Interesse. Eine Minute, ich komme sofort wieder. Warum bist du zurückgekommen? Um mir zu sagen, warum du mich auf den Bahnhof versetzt hast? Ja. Dann sag es mir jetzt, ich bin leidlich nüchtern. Ich glaube lieber nicht, Rick. Warum nicht? Ich bin schließlich auf meiner Fahrkarte sitzen geblieben. Ich finde, ich habe ein Recht, es zu wissen. Gestern Abend habe ich gesehen, was aus dir geworden ist. Dem Rick, den ich in Paris kannte, hätte ich es sagen können. Er hätte es verstanden. Aber der, der mich mit solchem Hass ansah... Ich werde Casablanca bald verlassen und wir werden uns nie wiedersehen. Wir wussten sehr wenig voneinander, als wir uns in Paris geliebt haben. Wenn wir es dabei belassen, erinnern wir uns vielleicht an jene Tage, nicht an Casablanca. Nicht an gestern Abend. Hast du mich sitzen gelassen, weil du es nicht ertragen hättest, immer auf der Flucht zu sein, weil du genau wusstest, was es heißt, sich vor der Polizei zu verstecken? Das kannst du glauben, wenn du willst. Nun, ich laufe nicht mehr weg. Ich habe jetzt ein Zuhause. Zugegeben über einem Café, aber du brauchst nur die Treppe hochzusteigen. Ich werde dich erwarten. Wie es auch sei, eines Tages wirst du Laszlo anlügen und zu mir kommen. Nein, Rick. Nein, Viktor Laszlo ist mein Mann. Er war es schon, als wir uns in Paris kennengelernt haben. Ich habe eben Monsieur Laszlo erklärt, dass ich leider nicht in der Lage bin, ihm zu helfen. Du siehst, es hat sich bereits rumgesprochen. Ich kann auf illegalem Wege fast alles erreichen. Ich bin hier in Casablanca ein einflussreicher Mann. Aber ich würde mein Leben aufs Spiel setzen, wenn ich etwas für Monsieur Laszlo tue. Bei Ihnen ist es etwas ganz anderes. Signor Ferrari glaubt, dass es möglich ist, für dich ein Ausreisevisum zu bekommen. Sie meinen, ich soll allein fahren? Ja, allein. Gut, ich bleibe hier und werde es weiter versuchen. Ich bin fest überzeugt, dass... Seien wir ehrlich, Monsieur. Nur ein Wunder kann Sie aus Casablanca herausbringen und die Deutschen haben Wunder verboten. Wir sind nur an zwei Visa interessiert. Bitte sei nicht voreilig, Ilse. Nein, Viktor, nein. Besprechen Sie das in Ruhe miteinander. Entschuldigen Sie mich, ich bin an der Bar. Nein, Ilse, ich lasse nicht zu, dass du hier bleibst. Du musst nach Amerika. Irgendwie komme ich schon aus Casablanca raus, glaub mir. Aber Viktor, angenommen, es wäre umgekehrt. Ich müsste hier bleiben und es gäbe auch nur ein Visum. Würdest du es nehmen? Ja, das würde ich. Ja, ich weiß. Als ich Schwierigkeiten hatte, aus Lille rauszukommen, warum hast du da auf mich gewartet? Und als ich krank in Marseille lag und dich zwei Wochen aufhielt, während du jede Minute in Gefahr schwebtest, warum hast du da auf mich gewartet? Ich wollte nicht warten, aber irgendetwas hat mich immer aufgehalten. Soll ich dir was verraten? Ich liebe dich. Dein Geheimnis ist gut aufgehoben bei mir. Ferrari wartet auf unsere Antwort. Nicht mehr als 50 Frauen. Wir haben uns entschlossen, Signor Ferrari, es weiter zu versuchen. Vielleicht bekommen wir doch zwei Visa. Haben Sie vielen Dank. So, dann viel Glück. Aber seien Sie vorsichtig. Sie wissen, Sie werden beschattet. Das spürt man mit der Zeit instinktiv. Ich muss sagen, in einer Beziehung haben Sie wirklich Glück, Monsieur. Daher mache ich Ihnen noch einen Vorschlag. Warum, weiß ich auch nicht. Einen Vorteil habe ich davon bestimmt nicht. Sie haben doch sicher von Ugarte gehört und den Transitvisa. Ja, so vage. Diese Visa hat man bei Ugarte nicht gefunden, als er verhaftet wurde. Wissen Sie, wo Sie sind? Nicht mit Sicherheit, Monsieur, aber ich könnte mir vorstellen, Ugarte hat diese Papiere bei Monsieur Rick hinterlassen. Bei Rick? Ein etwas undurchsichtiger Bursche, dieser Rick. Man weiß bei ihm nie, was er tut und warum er es tut. Aber ein Versuch wäre es wert. Haben Sie vielen Dank. Guten Tag. Auf Wiedersehen. Danke auch für den Kaffee, Signore. Ich werde ihn vermissen, wenn wir Casablanca verlassen. Sehr charmant, dass Sie mit mir getrunken haben. Auf Wiedersehen, Mademoiselle. Monsieur. Guten Tag. Auf Ihr Wohl. Auf das Ihre. Ich muss jetzt gehen. Die Rechnung bitte. Ich muss Sie warnen. Casablanca ist eine ganz gefährliche Stadt, voller Aasgeier und dunkler Elemente. Überall, an allen Ecken lauern Sie auf einen. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Es war nett, Sie kennenzulernen. Oh, pardon. Herr Rick, Sie werden mit der Zeit Ihr bester Gast. Na bitte, Ricky. So gefallen Sie mir schon besser. Langsam fangen Sie an, wie ein Franzose zu leben. Gezwungenermaßen. Ihre Leute haben heute meinen ganzen Laden auf den Kopf gestellt. Wir wurden gerade noch rechtzeitig mit dem Aufräumen fertig. Ich habe Strasser gesagt, dass er bei Ihnen nichts findet, aber meinen Leuten habe ich befohlen, besonders rigoros vorzugehen. Sie wissen ja, wie das den Deutschen imponiert. Rick, haben Sie diese Transitvisa? Louis, sind Sie nun pro Vichy oder für ein freies Frankreich? Geschieht mir recht, weil ich direkt gefragt habe. Der Fall ist damit erledigt. Sie kommen ein bisschen zu spät. Guten Abend. Guten Abend. Sie sehen, wir sind wieder da. Das fasse ich als großes Kompliment für Sam auf. Ich nehme an, er erinnert sich an Paris, an etwas glücklichere Tage. Ja, so ist es. Könnten wir einen Tisch in seiner Nähe bekommen? Und möglichst weit weg von Major Strasser. Geografisch dürfte das etwas schwer zu arrangieren sein. Paul, Tisch 30 bitte. Ja, Monsieur. Kommen Sie bitte mit. Ich werde Sam bitten, As Time Goes By zu spielen. Ich glaube, es ist ein Lieblingslied. Danke. Zwei Cognac, bitte. Zwei Cognac. Ich Marquons les jeux, mesdames et messieurs. Les jeux sont faits. La partie continue. Mesdames et messieurs, marquons les jeux. Les jeux sont faits. Marquons les jeux. Les jeux sont faits. Le 8 en place. Voilà les chevaux. On payera plein le 8. Monsieur, möchten Sie noch einmal setzen? Nein, nein, ich glaube nicht. Haben Sie schon mal die 22 gespielt? Ich sagte die 22. Marquons les jeux, mesdames et messieurs. Les jeux sont faits. La partie continue. Marquons les jeux. Fini. 22. Noir, paire et passe. 22. Alles auf die 22. Marquons les jeux, mesdames et messieurs. Les jeux sont faits. Marquons les jeux. La partie continue. Marquons les jeux. Les jeux sont faits. Rien ne va plus. 22. Noir, paire et passe. Wechseln Sie es ein und kommen Sie nie wieder her. Rien ne va plus, monsieur. Fini. Sagen Sie mal, geht es hier ehrlich zu? Ehrlich? So ehrlich, wie der Tag lang ist. Rien ne va plus. Wie stehen wir heute Abend? Na ja, ein paar Tausend weniger, als ich angenommen habe. Rien ne va plus. 34, rouge, faire passe. Monsieur Rick, ich... Marquons les jeux, mesdames et messieurs, les jeux sont faits. Hatte eben Glück. Partie continue. Mesdames et messieurs, marquons les jeux. Herr Rick, darf ich Ihnen jetzt einen Kaffee bringen? Nein, danke. Herr Rick. Rien ne va plus. Rien ne va plus, madame. Rien ne va plus, madame. Kapitän Renault, darf ich Ihnen vielleicht... Nein, bitte nicht hier, monsieur. Kommen Sie morgen früh in mein Büro, dort erledigen wir das Ganze. Wir werden um 6 Uhr dort sein. Ich werde um 10 Uhr dort sein. Ich freue mich für Sie beide. Trotzdem sehr eigenartig, dass Sie gewonnen haben. Naja, vielleicht auch wieder nicht. Also dann bis morgen. Wir danken Ihnen sehr, Kapitän Renault. Ich danke Ihnen. Wunderbar. Er hat die 22 gesetzt und ein paar tausend Franken gewonnen. Er tut очень правильно. Boss, das haben Sie fabelhaft gemacht. Hau ab, du verrückter Russe. Ja, er tut nicht kackt in Ihr Video. Wie ich vermutet habe, Sie sind durch und durch sentimental. So, warum? Warum gönnen Sie mir nicht mein kleines Abenteuer? Betrachten Sie es als Hommage an die Liebe. Diesmal will ich Ihnen noch verzeihen, mein Lieber, aber morgen Abend komme ich mit einer atemberaubenden Blondine. Und es würde mich sehr glücklich machen, wenn sie verliert. Monsieur Blaine, kann ich Sie einen Moment sprechen? Bitte sehr. Können wir nicht woanders hingehen? Was ich Ihnen zu sagen habe, ist vertraulich. Gehen wir in mein Büro. Gut. Bitte glauben Sie mir, es ist wichtig, dass ich hier rauskomme. Ich bin nun mal einer der Verantwortlichen der Untergrundbewegung. Sie wissen, woraus meine Tätigkeit besteht. Und Sie wissen auch, was sie für das Leben von Tausenden und Abertausenden Menschen bedeutet. Dass ich freikomme und meine Arbeit in Amerika fortsetzen Politik kann. Politik interessiert mich nicht. Die Probleme dieser Welt gehören nicht zu meinem Ressort. Ich bin Besitzer eines Nachtclubs. Aber meine Freunde sagen mir, ihre Vergangenheit sei sehr interessant. Sie haben Waffen nach Äthiopien gebracht und in Spanien gegen die Faschisten gekämpft. Na, wenn schon. Es ist doch sonderbar, dass Sie immer auf der Seite der Unterdrückten gekämpft haben. Ja, und ich habe festgestellt, dass es eine sehr kostspielige Neigung war. Aber ich war noch nie ein guter Geschäftsmann. Sind Sie Geschäftsmann genug, um ein Angebot von 100.000 Frauen zu schätzen? Ich schätze es, aber ich nehme es nicht an. Ich erhöhe es auf 200.000. Mein Freund, Sie könnten mir 1 Million Francs bieten oder 2. Meine Antwort bliebe trotzdem die gleiche. Es muss doch einen Grund geben, warum Sie mir die Papiere nicht geben wollen. Gibt es auch. Ich schlage vor, Sie fragen Ihre Frau. Wie bitte? Ich sagte, fragen Sie Ihre Frau. Meine Frau? Ja. Spielen Sie die Marseillaise. Spielen Sie. Oh, Wenn Laszlos Anwesenheit in einem Café schon eine derartig bedauerliche Kundgebung hervorrufen kann, was haben wir da noch alles in Casablanca zu erwarten? Ich rate Ihnen, lassen Sie das Lokal sofort schließen. Aber es amüsieren sich doch alle so gut. Ja, viel zu gut. Das Lokal muss geschlossen werden. Aber dafür ist doch gar kein Grund vorhanden. Besorgen Sie sich einen. Alle Anwesenden haben das Lokal sofort zu verlassen. Es ist bis auf Weiteres geschlossen. Räumen Sie das Lokal. Bitte beeilen Sie. Mit welcher Begründung werfen Sie die Leute raus? Ich bin entsetzt, schockiert. Ich musste feststellen, dass hier Glücksspiele stattfinden. Hier, Ihr Gewinn, Monsieur. Vielen Dank, sehr freundlich. Räumen Sie sofort das Lokal. Mademoiselle, nach diesem bedauerlichen Vorfall ist Laszlo in Casablanca nicht mehr sicher. Heute Morgen deuteten Sie an, es wäre für ihn nicht sicher, wenn er Casablanca verlässt. Auch das trifft zu, nur auf Einreiseziel, nicht auf das besetzte Frankreich. Das besetzte Frankreich? Ich würde ihm freies Geleit zusichern. Welchen Wert hat das? Sie erinnern sich vielleicht, welchen Wert deutsche Garantien in der Vergangenheit hatten. Es gibt für Laszlo nur zwei andere Möglichkeiten. Und die sind? Es wäre denkbar, dass die französischen Behörden einen Grund finden, ihn hier in ein Konzentrationslager zu bringen. Und die andere Möglichkeit? Verehrte Mademoiselle, vielleicht haben Sie inzwischen schon bemerkt, dass in Casablanca ein Menschenleben nicht sehr viel zählt. Guten Abend, Mademoiselle. Garçon, wie war's bei Rick? Das besprechen wir im Hotel. Unser treuer Freund steht immer noch unten. Victor, bitte geh heute Abend nicht zu dem Untergrundtreffen. Ich muss. Außerdem kommt es nicht so oft vor, dass ein Mann vor seiner Frau den Helden spielen kann. Lass die Scherze. Nach der Warnung von Major Strasser heute Abend habe ich Angst. Um ehrlich zu sein, ich habe auch Angst. Soll ich vielleicht hier im Hotel bleiben und mich verstecken? Oder soll ich meine Aufgabe erfüllen? Was ich auch sage, du würdest doch weitermachen. Victor, warum sagst du mir nicht, was du bei Rick erreicht hast? Offenbar hat er die Transitvisa. Ja? Aber nicht die Absicht, sie zu verkaufen. Ich dachte, wenn ihn das Gefühl nicht dazu bringt, schafft es Geld. Hat er einen Grund genannt? Er schlug vor, dass ich dich frage. Du sollst mich fragen? Ja, er hat gesagt, fragen Sie Ihre Frau. Ich weiß nicht, warum er das gesagt hat. Unser Freund da draußen wird glauben, dass wir zu Bett gegangen sind. Ich warte noch ein paar Minuten, dann gehe ich. Ilse, ich... Ja? Als ich im Konzentrationslager war, fühltest du dich da einsam in Paris? Ja, Victor, so war es. Ich weiß, was es heißt, wenn man sich einsam fühlt. Gibt es etwas, was du mir sagen möchtest? Nein, Victor, es gibt nichts. Ich liebe dich sehr. Ja. Ja, ich weiß. Was immer ich tue, Victor, wirst du mir glauben, dass ich... Du brauchst es nicht auszusprechen. Ich glaube dir. Gute Nacht. Gute Nacht. Victor. Ja, Ilse? Bitte, sei vorsichtig. Mach dir keine Sorgen. Schlecht stehen Sie gar nicht da, Herr Rieck. Wie lange kann ich mir das geschlossene Lokal leisten? Zwei Wochen, vielleicht drei. Vielleicht brauche ich das gar nicht. Bestechungsgelder haben auch schon früher gewirkt. In der Zwischenzeit bleiben alle auf der Gehaltsliste. Danke, Herr Rieck. Sascha wird sich freuen, wenn er das hört. Ich schulde ihm noch Geld. Und jetzt schließen Sie bitte alles gut zu, Karl. Ja, mach ich. Dann gehe ich zur Zusammenkunft. Sagen Sie mir nicht, wohin Sie gehen. Tue ich auch nicht. Gute Nacht. Gute Nacht, Tariq. Wie bist du hereingekommen? Über die Treppe von der Straße aus. Ich habe dir heute Morgen ja prophezeit, dass du kommst. Aber dass du so vorzeitig kommst, hätte ich nicht gedacht. Bitte setz dich. Richard, ich muss mit dir sprechen. Ich bin also wieder Richard, wir sind wieder in Paris. Bitte. Dein unerwarteter Besuch hängt nicht zufällig mit den Transitvisa zusammen? Mir scheint, solange ich die Papiere habe, werde ich nie einsam sein. Du kannst jeden Preis verlangen, aber du musst mir diese Transitvisa geben. Das habe ich alles bereits mit deinem Mann durchgenommen. Nichts zu machen. Ich weiß, wie du über mich denkst, aber ich bitte dich, lass das jetzt mal beiseite. Es geht um etwas Wichtigeres. Muss ich mir wieder anhören, was für ein großartiger Mensch dein Mann ist, für welche bedeutende Sache er kämpft? Es war früher auch mal deine Sache. Auf deine Weise hast du für dasselbe gekämpft wie er. Aber jetzt kämpfe ich für nichts mehr, nur noch für mich selbst. Ich bin die einzige Sache, an der ich interessiert bin. Richard, wir haben uns einmal geliebt. Wenn dir diese Tage irgendetwas bedeutet... Ich würde an deiner Stelle nicht wieder von Paris anfangen. Das ist eine schlechte Verkaufs... Bitte, hör mich an, Richard. Wenn du wüsstest, was damals passiert ist, wenn du die Wahrheit... Ich würde dir nicht glauben, ganz gleich, was du erzählst. Du sagst doch jetzt alles, um die Papiere zu kriegen. Du willst dich bemitleiden, nicht wahr? Wo so viel auf dem Spiel steht, denkst du nur an deine Gefühle. Deine Frau hat dir wehgetan und du rächst dich dafür an der ganzen Welt. Du bist ein Feigling, ein Schwächling. Nein, Richard. Bitte entschuldige. Verzeih mir, aber ich... Du bist unsere letzte Hoffnung. Wenn du uns nicht hilfst, wird Victor Laszlo in Casablanca sterben. Na, wenn schon. Ich werde auch in Casablanca sterben. Ist doch ein guter Platz dafür. Wenn du jetzt... Na gut. Ich habe mich bemüht. Ich wollte dich überzeugen. Jetzt will ich diese Visa. Hol sie mir. Die brauche ich nicht zu holen. Die habe ich bei mir. Leg sie auf den Tisch. Nein. Zum letzten Mal leg sie auf den Tisch. Wenn dir Laszlo und die Sache so viel bedeuten, wirst du vor nichts zurückschrecken. Gut, ich werde es dir leichter machen. Na los, schieß schon. Du tust mir damit einen Gefallen. Ich wollte dir fernbleiben. Ich dachte, ich würde dich nie wiedersehen. Bis du verschwunden bist aus meinem Leben. Wenn du wüsstest, was ich durchgemacht habe. An dem Tag, als du Paris verlassen hast. Wenn du wüsstest, wie ich dich geliebt habe. Wie ich dich noch immer liebe. Und dann? Kurz nachdem wir geheiratet hatten, ging Viktor zurück in die Tschechoslowakei. Sie brauchten ihn in Prag, aber dort wartete die Gestapo auf ihn. Nur zwei Zeilen in der Zeitung. Viktor Laszlo verhaftet, in ein Konzentrationslager gebracht. Ich war wie von Sinnen. Monatelang bemühte ich mich um eine Nachricht. Dann kam sie. Er war tot, erschossen bei dem Versuch zu fliehen. Ich war so einsam, ich hatte nichts, nicht einmal Hoffnung. Und dann kamst du. Warum warst du nicht ehrlich zu mir? Warum hast du mir deine Ehe verheimlicht? Es war nicht mein Geheimnis, Richard. Viktor hatte es so gewollt. Nicht einmal unsere engsten Freunde wussten, dass wir verheiratet waren. Auf diese Weise wollte er mich schützen. Ich wusste so viel über seine Arbeit. Und wenn die Gestapo erfahren hätte, dass ich seine Frau bin, wäre es für mich und alle, die mit ihm zusammengearbeitet hatten, lebensgefährlich gewesen. Wann hast du erfahren, dass dein Mann noch lebt? Unmittelbar, bevor wir gemeinsam Paris verlassen wollten. Ein Freund kam und sagte mir, dass Viktor noch lebt. Sie hatten ihn in einem Vorort von Paris in einem Güterwagen versteckt. Er war krank. Er brauchte mich. Ich wollte es dir sagen, aber ich wagte es nicht. Ich wusste, du hättest Paris ohne mich nicht verlassen und die Gestapo hätte dich gefasst. Ja. Den Rest kennst du. Aber es ist noch immer eine Geschichte ohne Schluss. Wie geht's jetzt weiter? Jetzt? Ich weiß nicht. Ich weiß nur, dass ich nie die Kraft haben werde, dich nochmal zu verlassen. Und Laszlo? Jetzt wirst du ihm helfen, Richard, nicht wahr? Du wirst dafür sorgen, dass er rauskommt. Dann hat er wieder seine Arbeit, alles, für das er gelebt hat. Er hat alles bis auf eins. Er wird dich nicht haben. Ich kann nicht mehr dagegen ankämpfen. Ich bin einmal von dir weggelaufen. Nochmal schaffe ich es nicht. Ach, ich weiß nicht mehr, was richtig ist. Du wirst für uns beide denken müssen. Für uns alle. Na gut, das werde ich. Ich sehe dir in die Augen, Kleines. Ich wünschte, ich würde dich nicht so lieben, Richard. Ich glaube, die sind verlos. Ja, aber ich fürchte, einige von uns haben sie geschnappt. Kommen Sie. Kommen Sie mit an die Bar. Ich helfe Ihnen. Die Wunde muss ausgewaschen werden. Karl, was ist passiert? Die Polizei hat von unserer Zusammenkunft Wind gekriegt. Wir sind im letzten Moment entwischt. Kommen Sie mal einen Augenblick rauf. Ja, sofort, Herr Rick. Bitte schalten Sie das Licht am Hintereingang aus, sonst kriegen wir die Polizei auf den Hals. Aber Sascha macht das Licht immer aus. Heute Abend hat er es vergessen. Ja, ja, ich komme schon, ich mach das. Ich möchte, dass Sie Miss Lund ins Hotel bringen. Ja, Herr Rick. Es ist nichts weiter, nur ein kleiner Kratzer. Wir mussten durch ein Fenster. Trinken Sie erst einen Schluck. Danke. Es war nah dran, Ja, ziemlich. Fragen Sie sich nicht manchmal, ob es das alles wert ist? Ich meine das, wofür Sie kämpfen. Dann könnten wir uns auch fragen, warum wir atmen. Wenn wir aufhören zu atmen, sterben wir. Wenn wir aufhören, unsere Feinde zu bekämpfen, stirbt die Welt. Na, und wenn schon, dann ist sie von ihrem Elend erlöst. Wissen Sie, wie sich das anhört, Monsieur Blaine? Als ob Sie sich etwas einreden wollten, woran Sie im Grunde Ihres Herzens nicht glauben. Jeder von uns hat seine Bestimmung. Zum Guten oder zum Bösen. Ich verstehe, worauf Sie hinaus wollen. Das frage ich mich. Ich frage mich, ob Sie wissen, dass Sie versuchen, vor sich selbst zu fliehen. Und dass es Ihnen niemals gelingen wird. Sie scheinen über meine Bestimmung genau Bescheid zu wissen. Ich weiß viel mehr von Ihnen, als Sie wahrscheinlich vermuten. Ich weiß zum Beispiel, dass Sie eine Frau lieben. Vielleicht ist es ein sonderbarer Zufall, dass wir beide dieselbe Frau lieben. Am ersten Abend schon, als ich in Ihr Café kam, wusste ich, dass zwischen Ihnen und Ilse etwas war. Da schließlich niemandem ein Vorwurf zu machen ist, verlange ich auch keine Erklärung. Sie wollen mir die Transitvisa nicht geben. In Ordnung. Aber ich möchte, dass meine Frau in Sicherheit ist. Deshalb bitte ich Sie um den Gefallen, sie mit Hilfe der Visa aus Casablanca wegzubringen. So sehr lieben Sie sie? Sie sehen mich wohl nur als den Vorkämpfer für unsere Sache. Nein, nein. Ich bin auch ein Mensch. Ja, so sehr liebe ich Sie. Monsieur Laszlo? Ja. Bitte kommen Sie mit, wir haben einen Haftbefehl gegen Sie. Was wird mir zur Last gelegt? Kapitän Renault wird das später mit Ihnen erörtern. Anscheinend hat das Schicksal schon eingegriffen. Sie haben keinen wirklichen Beweis, und das wissen Sie auch. Wir sind ja nicht in Deutschland oder im besetzten Frankreich. Sie können ihm höchstens eine Geldstrafe auferlegen oder ihm 30 Tage Haft geben. Rick, ich möchte Ihnen raten, sich nicht allzu sehr für das zu interessieren, was Laszlo widerfährt. Falls Sie ihm zufällig zur Flucht verhelfen wollen... Wie kommen Sie darauf, dass ich für Laszlo meinen Kopf riskieren würde? Erstens, weil Sie 10.000 Franken gewettet haben, dass er entkommt. Zweitens, weil Sie die Visa haben. Geben Sie sich keine Mühe, es zu leugnen. Vielleicht tun Sie es auch nur, weil Ihnen Strassers Aussehen nicht gefällt. Ehrlich gesagt, mir gefällt es auch nicht. Ah, das sind ja alles ausgezeichnete Gründe. Rechnen Sie nicht zu sehr mit meiner Freundschaft, Ricky. In diesem Fall bin ich machtlos. Außerdem könnte ich 10.000 Franc verlieren. Sie sind zwar nicht sehr feinfühlig, aber dafür sehr wirkungsvoll. Ich habe verstanden. Ja, ich habe die Visa. aber ich werde sie für mich selbst benutzen. Ich verlasse Casablanca heute Abend mit der letzten Maschine. Was? Und ich nehme eine Frau mit, die auch Sie sehr schätzen. Welche Frau? Ilsa Lund. Sie können also ganz beruhigt sein, ich bin nicht interessiert, Laszlo zur Flucht zu verhelfen. Er ist der Letzte, den ich in Amerika haben möchte. Sie sind nicht hergekommen, um mir das zu sagen. Sie haben die Transitvisa. Sie brauchen nur die Namen einzutragen und können losfliegen. Warum sind Sie trotzdem daran interessiert, was mit Laszlo geschieht? Bin ich nicht. Ich bin lediglich interessiert, was mit Ilsa und mir geschieht. Durch die Papiere haben wir das Recht auszureisen. Aber wie viele Leute hat man schon in Casablanca festgehalten, trotz ihrer Rechte? Wer sagt denn, dass wir sie festhalten wollen? Ilsa ist Laszlos Frau. Wahrscheinlich weiß sie Dinge, die Strasser gern wissen möchte. Hören Sie zu, ich mache Ihnen einen Vorschlag. Statt dieser unbedeutenden Beschuldigung, die Sie gegen ihn haben, bekommen Sie etwas Handfestes, das ihn auf ein paar Jahre ins Konzentrationslager bringt. Damit könnten Sie doch Punkte sammeln. Ganz bestimmt. Deutschland, Vichy wäre sehr dankbar. Dann lassen Sie ihn frei. Seien Sie eine halbe Stunde, bevor das Flugzeug startet, in meinem Lokal. Ich werde Laszlo dazu bringen, dass er auch hinkommt, um sich die Papiere zu holen. Das gibt Ihnen den rechtlichen Grund, ihn zu verhaften. Sie haben ihn und dafür lassen Sie uns laufen. Für die Deutschen ist das Letztere nichts weiter als ein kleines Ärgernis. Tja, eins verstehe ich an der ganzen Sache noch nicht. Madame Lund ist zweifellos sehr hübsch. Aber so interessiert waren Sie noch nie an irgendeiner Frau. Sie ist nicht irgendeine Frau. Ich verstehe. Woher weiß ich, dass Sie unsere Abmachung einhalten? Ich gehe jetzt rüber in die Besucherzelle zu Laszlo und werde alles arrangieren. Rick, ich werde Sie vermissen. Offensichtlich sind Sie der Einzige in Casablanca, der noch weniger Skrupel hat als ich. Vielen Dank. Na los, Rick. Ach, übrigens pfeifen Sie Ihre Wachhunde zurück, wenn Sie ihn freilassen. Ich will nicht, dass Sie sich in der Nähe meines Cafés rumtreiben. Ich gehe keinerlei Risiko ein, Louis, nicht mal Ihnen gegenüber. Sollen wir es schriftlich machen oder genügt ein Handschlag? Ein Handschlag genügt sicher nicht, aber da ich es eilig habe, muss ich mich damit begnügen. Sie verlassen Casablanca und fliegen nach Amerika. Haben Sie ein Glück. Ich habe mit Sam eine Abmachung getroffen, wonach ihm 25% des Gewinns zusteht. Das gilt nach wie vor. Ich weiß, dass er 10% bekommt, aber er ist 25 wert. Abdul, Karl und Sascha bleiben auch weiter im Laden oder ich verkaufe nicht. Selbstverständlich bleiben Sie. Was wäre Ricks Café ohne Sie? Also dann. Und vergessen Sie nicht, die Schulden Ricks Café noch 100 Stangen amerikanische Zigaretten. Ich werde daran denken, die Schuld zu bezahlen, an mich selbst. Ich wurde sofort informiert, als er das Hotel verließ. Ich wusste also, dass ich noch rechtzeitig komme. Ich habe Sie doch gebeten, Ihre Wachhunde an die Ketten zu legen. Bis hierher wird man ihm nicht folgen. Wissen Sie, das Lokal wird nicht mehr dasselbe sein ohne Sie. Ich weiß, was Sie meinen. Ich habe schon mit Ferrari gesprochen. Sie werden weiter beim Roulette gewinnen. Ist es soweit? Ich habe die Visa hier. Sagen Sie mal, wo waren die, als wir das Lokal durchsucht haben? In Sams Klavier. Geschieht mir recht. Warum bin ich so unmusikalisch? Da sind Sie. Sie warten besser in meinem Büro. Richard, Victor glaubt, ich fliege mit ihm. Hast du ihm nicht gesagt, dass... Nein, noch nicht. Aber es geht doch in Ordnung. Du hast alles vorbereitet, ja, nicht wahr? Es geht alles in Ordnung. Rick, wir sagen es ihm erst am Flugplatz. Je weniger Zeit zum Nachdenken, umso besser für uns alle. Hab Vertrauen zu mir. Ja, das habe ich. Monsieur Blaine, ich weiß nicht, wie ich Ihnen danken soll. Lassen wir das. Wir haben noch eine Menge zu erledigen. Ich habe das Geld mitgebracht, Monsieur Blaine. Behalten Sie es. Sie werden es in Amerika brauchen. Aber es war doch vereinbart. Das ist jetzt unwichtig. In Lissabon haben Sie keine Schwierigkeiten, nicht wahr? Nein, da ist alles arrangiert. Gut, ich habe die Transitvisa hier ohne Angabe von Namen. Sie brauchen nur noch Ihre Unterschrift einzusetzen. Monsieur Laszlo? Victor Laszlo, Sie sind verhaftet. Sie werden der Beihilfe zum Mord einen Kurieren beschuldigt, denen man diese Papiere gestohlen hat. Ach, Sie sind erstaunt über meinen Freund Ricky. Die Erklärung ist sehr einfach. Die Liebe, so scheint es, hat über die Tugend triumphiert. Nicht so eilig, Louis. Hier wird niemand verhaftet, zumindest vorläufig nicht. Haben Sie den Verstand verloren? Ja, habe ich. Setzen Sie sich hin. Legen Sie die Waffe Louis, weg. Ich möchte Sie nicht gerne erschießen, aber ich tue es, wenn Sie nur einen Schritt machen. Unter diesen Umständen setze ich mich selbstverständlich. Legen Sie die Hände auf den Tisch. Ich nehme an, Sie wissen, was Sie tun, aber sind Sie sich auch über die Folgen im Klaren? Das bin ich. Wir haben später genügend Zeit, darüber zu sprechen. Pfeifen Sie Ihre Wachhunde zurück, haben Trotzdem Sie gesagt. Trotzdem rufen Sie jetzt den Flughafen an. Ich will hören, was Sie durchgeben. Und vergessen Sie nicht, die Pistole ist genau auf Ihr Herz gerichtet. Da bin ich am wenigsten verwundbar. Thank you. Ist dort der Flughafen? Hier spricht Kapitän Renault. Sie bekommen zwei Ausreisevisa nach Lissabon vorgelegt. Ich wünsche, dass es da keine Schwierigkeiten gibt. Gut. Hallo. Hallo. Schnell meinen Wagen. Zu Befehl, Herr Major. Hier spricht Major Strasser. Schicken Sie sofort ein Polizeikommando zum Flughafen. Sofort, verstanden? Tour de contrôle. L'avion Police-Bonn décolle en 10 minutes. Piste d'envol côté est. Visibilité jusqu'à une lieue et demie. Léger brouillard autour du sol. Visibilité horizontale environ 500 mètres. Visibilité verticale illimitée. Merci. Louis, einer Ihrer Leute begleitet Monsieur Laszlo und kümmert sich um sein Gepäck. Sicher, Rick, es geschieht alles, was Sie sagen. Bringen Sie das Gepäck von Monsieur Laszlo zum Flugzeug. Oui, mon capitaine. Kommen Sie bitte. Wenn Sie nichts dagegen haben, tragen Sie den Namen ein. Das macht die Sache sogar noch amtlicher. Sie denken aber auch an alles. Und die Namen lauten Mr. und Mrs. Victor Laszlo. Aber warum mein Name, Richard? Weil du mit der Maschine fliegen wirst. Ich verstehe nicht. Und was ist mit dir? Ich bleibe hier bei Renault, bis die Maschine in der Luft ist. Nein, Richard, nein. Was ist mit dir? Gestern Abend hast du gesagt... Gestern Abend haben wir eine ganze Menge gesagt. Du hast gesagt, ich muss für uns beide denken. Das habe ich getan und bin zu dem Schluss gekommen, dass du in das Flugzeug steigst. Mit Victor, denn du gehörst zu ihm. Oh nein, Richard, nein. Du musst jetzt auf mich hören. Hast du eine Ahnung, was dir bevorsteht, wenn du hier bleibst? Es ist so gut wie sicher, dass wir beide in einem Konzentrationslager enden. Habe ich recht, Louis? Ich fürchte, Major Strasser wird darauf bestehen. Das sagst du nur, damit ich gehe. Nein, ich sage es, weil es wahr ist. Im Grunde wissen wir beide genau, dass du zu Victor gehörst. Du bist ein Teil seiner Arbeit. Du gibst ihm Kraft, weiterzumachen. Wenn du jetzt nicht mit ihm gehst, wirst du es bereuen. Nein. Vielleicht nicht heute, vielleicht nicht morgen, aber bald. Und dann bis an dein Lebensende. Und was wird aus uns? Uns bleibt immer Paris. Wir hatten es nicht bis zu dem Moment, als du nach Casablanca kamst. Wir haben es gestern Abend zurückgewonnen. Da habe ich dir gesagt, ich würde dich nie wieder verlassen. Das wirst du auch nicht. Aber ich habe auch etwas zu erledigen. Und wo ich hingehe, kannst du nicht mitkommen. Dabei kannst du mir nicht helfen. Ich passe nicht in eine noble Rolle. Aber zu der Erkenntnis, dass die Probleme dreier Menschen in dieser verrückten Welt völlig ohne Belang sind, gehört nicht viel. Eines Tages wirst du das verstehen. Nein, nein, nein, nein, nein. Ich sehe dir in die Augen, Kleines. Alles in Ordnung. Alles. Aber eines sollten Sie noch wissen, bevor Sie abfliegen. Monsieur Blaine, Sie brauchen mir keine Erklärung zu geben. Ich gebe sie Ihnen trotzdem. Vielleicht ist es später mal für Sie von Bedeutung. Sie sagen, Sie wissen Bescheid über Ilse und mich. Ja. Aber Sie wissen nicht, dass sie gestern Abend bei mir war, als Sie dort waren. Sie kam wegen der Transitvisa. Stimmt das nicht, Ilse? Ja. Sie hat mit allen Mitteln versucht, sie von mir zu bekommen. Sie wollte mich unbedingt davon überzeugen, dass sie mich immer noch liebt. Aber das war mal. Das ist längst vorbei. Um ihretwillen hat sie mir das vorgespielt und ich ließ sie gewähren. Ich verstehe. Hier, bitte. Danke. Ich weiß es zu schätzen. Gut, dass Sie wieder in unseren Reihen sind. Ich weiß, dass wir diesmal gewinnen. Verpassen Sie das Flugzeug. Ich hatte also recht. Sie sind sentimental. Bleiben Sie stehen. Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Davon, was Sie für ihn getan haben. Und von dem Märchen, was Sie über Ilse erfunden haben. Ich verstehe etwas von Frauen, mein Freund. Sie ist mitgegangen, aber sie wusste, dass Sie lügen. Ich danke Ihnen jedenfalls, dass Sie mir geholfen haben. Es ist Ihnen wohl klar, dass die Sache für uns beide nicht sehr angenehm wird. Besonders nicht für Sie. Ich werde Sie natürlich verhaften müssen. Sobald die Maschine in der Luft ist, Louis. Was hatte dieser Anruf zu bedeuten? Victor Laszlo sitzt in dieser Maschine. Was stehen Sie hier herum? Warum halten Sie ihn nicht auf? Fragen Sie, Monsieur Rick. Gehen Sie von dem Telefon weg. Ich würde Ihnen raten, sich nicht einzumischen. Ich hätte Kapitän Renault erschossen, ich würde auch Sie erschießen. Hallo? Weg mit dem Hörer. Verbinden Sie mich mit dem Kontrollturm. Legen Sie auf. Mon Kapitän. Major Strasser ist erschossen worden. Verhaften Sie die üblichen Verdächtigen. Oui, mon Kapitän. Prenez cette voiture et allez avec lui. Tjarik, Sie sind nicht nur sentimental, Sie sind auch patriotisch. Mag sein, aber es war ja wohl auch ein passender Zeitpunkt, damit anzufangen. Vielleicht haben Sie recht, Rick. Es wäre vielleicht eine gute Idee, dass Sie eine Weile aus Casablanca verschwinden. Es gibt eine freie französische Garnison in Brazzaville. Ich könnte mich dazu überreden lassen, das für Sie zu arrangieren. Sie meinen ein Transitvisum? Mhm. Ich könnte eine Luftveränderung brauchen, aber das ändert nichts an unserer Wette. Sie schulden mir immer noch 10.000 Francs. Und diese 10.000 Francs könnten unsere Spesen decken. Unsere Spesen? Mhm. Louis, ich glaube, dies ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft.